Leute sind sich niemals sicher über den nächsten morgigen Tag, aber wir sind uns sicher. Les gens sont jamais sûrs du jour prochain, mais nous sommes toujours. You know, people will say they don't know what is going to happen tomorrow. Leute sagen, sie wissen nicht, was morgen passieren wird. Les gens disent, ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer. And that should never come from your mouth. Aber das sollte niemals aus unserem Mund kommen. Mais ça doit jamais venir de ta bouche. Because Jesus said, you know. Weil Jesus sagt, du weißt das. John 14. Johannes 14. Parce que Jésus-Christ nous dit qu'on sait ce qui va nous arriver. On va lire maintenant Jean 14. Praise the Lord. Alleluia. I love the word of Jesus. Ich liebe die Worte von Jesus. J'aime les paroles de Jésus-Christ. Amen. Amen. He said to them in John 14 from verse 3. Johannes 14, 3. Jean 14, verset 3. And whither I go, you know. And the way you know. You know tomorrow. You know everything. Ihr wisst kennt den morgigen Tag, ihr wisst alles. Ah, vous connaissez les jours prochains, vous savez tout. Amen. Amen. You are never blind. Du bist niemals blind. Tu es jamais aveugle. Amen. Amen. You know everything. Du weißt alles. Tu connais tout. You know all things. Du weißt alles. Tu connais toutes les choses. Because you know Christ. Weil du Christus kennst. Parce que tu connais le Christ. He said he is the same yesterday, today and forever. Amen. Er ist der gleiche gestern, heute und für immer. Er ändert sich nicht. Il a dit il est le même aujourd'hui, hier et pour toujours. It is only Christ that never changes. Nur Christus ändert sich nicht. C'est Jésus Christ qui change. Everything on earth is bound to change. Alles andere wird sich ändern. Parce que tout sur terre ici va changer. Is somebody getting it? If you put something here, we just from John 14. Go to 1 John. Yes, Johannes. First of all, hold here. Then go to 1 John. Yes, Johannes. 2. On va lire 1 Jean après la rentrée. Verse 20. Who can help us to read that? Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Yes, Shati. Yes, Jennifer, can you help us? Yes. Ask Johannes 2. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Are you getting it? He said you know all things. Ihr wisst alles. Il a dit qu'on connaît tout. Amen. Amen. You know all things. Ihr wisst alles. On connaît tout. Why? Wieso? Pourquoi? Because all things for you is Christ alone. Amen. Weil alles für dich Christus ist. Parce que Jésus-Christ est tout pour toi. Because Christ is all things for you. Weil Christus alles für dich ist. Parce que Jésus-Christ est tout pour He toi. He changed not. Er ändert sich nicht. Il ne change jamais. That is why it's so important you know your father. Deswegen ist es so wichtig, dass du deinen Vater kennst. C'est pourquoi tu dois connaître ton père. It's about you have an option. Merci from the Holy One, and you know all things. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Just like he told the disciple here. He said, you in verse 4 again. And whither I go, you know. And the way you know. On rentre maintenant à Jean 14, verset 4, où il nous dit qu'on connaît tout. Amen. Amen. You know, people say they don't know the way. Christ is the way. Leute sagen, sie kennen den Weg nicht, aber Christus ist der Weg. Les gens nous disent qu'ils ne connaissent pas le chemin, mais Jésus-Christ est le chemin. They will know. They will say they don't know the truth. Christ is the truth. Sie sagen, sie kennen die Wahrheit nicht, aber Christus ist die Wahrheit. Les gens nous disent qu'ils ne connaissent pas la vérité, mais Jésus-Christ est la vérité. Jean 14, verset 6, maintenant. They say they don't know tomorrow. Christ is your tomorrow because Christ is your life. Und sie sagen, sie wissen nicht, was morgen ist, aber du weißt, was morgen ist, weil Christus dein Leben ist. Les gens disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver le jour prochain, mais Jésus-Christ est notre jour. Amen. Amen. Don't be like Thomas in verse 5. Sei nicht wie Thomas in Vers 5. Ne sois pas comme Thomas dans Vers 5. Johannes 14, Vers 5. Jean 14, verset 5. Thomas said unto him, Lord, we don't know without that going, and how can we know the way? Praise the Lord. Hallelujah. Then Jesus said unto him, I am the way. Praise the Lord. Hallelujah. I am the truth and I am the life. Amen. No man cometh unto the Father but by me. Amen. Praise the Lord. Amen. Because everything for us is the Father. Denn alles für uns ist der Vater. On vient de lire verset 5. Assis sur Jésus-Christ nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est tout pour nous. You know, your God, your victory is the Father. Dieser Sieg ist der Vater. Ta victoire est le Père. That your desire is the Father. Dein Wunsch ist der Vater. Tes désirs sont le Père. Praise the Lord. Amen. And that's why the Bible said the war is over. Deswegen sagt die Bibel, dass der Kampf vorbei ist, der Krieg ist vorbei. Et c'est ça pourquoi la Bible nous dit que le combat ou la guerre c'est fini. Amen. Amen. He said the war is over. Der Krieg ist vorbei. La guerre est accomplie. The battle, the war between God and man is over. Der Krieg zwischen Gott und dem Menschen ist vorbei. Et il n'y a plus la guerre entre l'homme et Dieu. Praise the Lord. Amen. And that is why it's so important. We know the difference between Genesis 1:26 and John 3:16. Deswegen ist es so wichtig, dass wir den Unterschied very important, kennen, you know, the zwischen 1. Mose und Genesis 1:26. Amen. And John 3:16. Und Johannes 3:16. Et c'est ça pourquoi c'est très important de connaître la différence entre Genèse 1:26 et Jean 3:16. And that's why salvation is not about what you achieve. Your achievement in this world. It's about knowing Christ. Amen. Knowing your Father. Errettung. That the war is over. Hängt nicht von deinen Errungenschaften an, sondern von der Erkenntnis, dass der Krieg vorbei ist. Et c'est ça pourquoi la relation avec Dieu n'est pas basée à ce que tu peux accomplir dans ce monde, mais que la guerre entre Dieu et l'homme est finie. Are you getting it? Mm. Let us just go to the message. Praise the Lord. Hallelujah. We are still going to continue with our message, understanding the kingdom of heaven. Es geht noch weiter mit unserer Botschaft, das Königreich Gottes verstehen. On continue avec le message qui est comprendre le royaume des cieux. Christ wants us to understand our world. Der Herr will, dass wir seine Welt verstehen. Jésus-Christ veut qu'on comprenne son monde. He wants us to understand our world. Dass wir unser Wort oder Welt. Where our world. The kingdom of heaven is our world. Dass wir unser Wort kennen. Unsere Welt. Welt? Okay, dass yeah. wir unsere Welt kennen. Ah, Jésus-Christ veut qu'on comprend notre monde. Amen. Amen. He said we are in this world, but not of this world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Nous sommes dans ce monde, nous sommes pas de ce monde. Are you getting it? Mm-hmm. And that's why it's so good that you understand where you belong. Wir sollen verstehen, wohin wir gehören. Et c'est ça pourquoi c'est très important de comprendre où est-ce que tu appartiens. You have to know and understand the kingdom of heaven. That is your home. Das Königreich kennen und verstehen, denn das ist dein Zuhause. Tu dois comprendre et connaître le royaume de Dieu parce que c'est ta maison, c'est là où tu t'habites. Remember, Jesus said in Revelation 12, he said, "Rejoice, you heavens." Erinnert euch in Offenbarung 12, wo er sagt, ihr Himmel. Rappelle-toi de l'Apocalypse où Jésus-Christ nous dit que rejoins-toi, toi les cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Rejoice, you heavens. Freut-vous, ihr Himmel. Rejoignez-vous les cieux. And all those that live in heaven. Und all die im Himmel leben. Et tous qui vivent aux cieux. Because your joy is untouchable. Denn eure Freude ist unantastbar. Parce que ta joie ne bouge jamais. Your victory is untouchable. Ja, Erfolg ist unantastbar. Ta victoire est intouchable. Are you getting it? If you are here and of fear, what fight them is going to continue to fight you. Weil wenn du von hier bist, wirst du die gleichen Angriffe haben wie die Leute, die von hier sind. Parce que si tu es dans ce monde, puis tu es aussi de ce monde, tu auras le même problème comme les gens mondains. Please, you have to know and be rooted in this, you know, this very message. Wir müssen verwurzelt sein in dieser Botschaft, die Botschaft des Königreiches. On doit être raciné dans le message du Royaume des Cieux. Amen. Amen. And if you really know, you are rooted in it. Wenn du das wirklich then weißt und darin verwurzelt bist, Dann bist du unantastbar. Amen. Et si tu sais que tu es enraciné au royaume de Dieu avec le message de royaume de Dieu, là tu sais que tu es intouchable. Then you will never compare yourself to others. Dann wirst du dich auch nicht mit anderen vergleichen. Là tu vas jamais te comparer avec les autres. Then you will never be jealous of anybody. Dann wirst du auch nicht eifersüchtig sein. Là tu vas être jamais jaloux de quelqu'un. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you understand the kingdom of heaven, there will be there's no jealousy at all. Wenn du das Königreich verstehst, wird es keinen Einfluss geben. Si tu comprends le royaume de Dieu, là il n'y a pas la jalousie du tout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, anytime, you know, anytime your brothers and sisters receive something, you know, there should be no jealousy. Immer deine Geschwister etwas empfangen, sollte es keine Eifersucht geben. Toujours quand tes frères et tes sœurs reçoivent quelque chose, tu dois jamais être jaloux. It's like Elizabeth and Mary, for example. So wie Elisabeth und Maria beispielsweise. La même chose avec Elisabeth et Marie. Amen. Amen. You know that they are cousins. They were cousins. Let's go to. Sie waren Cousins. Is it Matthew? Let's go to Matthew. Amen, Matthew. On va lire Matthieu. Amen. Matthieu. Let me see. Matthieu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, look. Look is also okay. Let's go to Luke. The book of Luke. Amen. Amen. 1:24. Luke 1. Lukas 1. Amen. Amen. Luke 1. Amen. Luke 1. Look at Luke 1. Praise the Lord. Hallelujah. And behold, verse 30, let me see, where are we going to read from, so that you can get it. Okay, let's read from 31. 31. Luke 1, verset 31. Amen. Amen. And behold, thou shalt conceive in your womb, and bring forth a son, and shall call his name Jesus. 32. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. Amen. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. 34. Then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Praise the Lord. Hallelujah. You know, anytime he reveals something to us, that verity sounds impossible. Hört sich diese Sache immer unmöglich an. Quand Jésus-Christ nous révèle quelque chose, cette chose semble impossible. Amen. Amen. Are you getting it? Mm-hmm. Something is revealed to Mary here. Amen. Mm-hmm. And the same thing possible. Mm-hmm. Because he says, how can it be since I don't have any man? Mm-hmm. Etwas hört sich hier unmöglich an, beispielsweise mit Maria hier, dass der Engel ihr sowas sagt, aber sie sagt, sie hat aber eigentlich gar keinen Mann. Dieu a révélé quelque chose à Marie, mais Marie a douté parce que la chose que Dieu a révélée à Marie, ça semblait impossible pour l'homme parce qu'il ne connaissait pas un homme. Praise the Lord. Hallelujah. You know, if you tell you that your husband is in, I don't know where, Russia or America or, you know, you will say, how is it possible? I'm not there. I don't live there. I don't know anybody there. Mm-hmm. Who is going to make the connection? I see somebody getting something. Mm-hmm. Wenn der Heilige Geist dir gesagt, dass dein Ehepartner in einem ganz anderen Kontinent ist, wie wirst du darauf reagieren? Weil du wirst dir denken, ich lebe doch, ich verreise nie, ich bin doch nie irgendwo anders als in meinem eigenen Land. Wie soll das passieren? I'm always at home. Ich bin immer zu Hause, soll das zustande kommen? Si par exemple Dieu te révèle que ton mari ou ta femme se trouve, par exemple, je sais pas, quelque part en Afrique, tu vas te demander aussi comment ça va se passer parce que toi, tu es toujours à la maison. Il n'y a pas la connexion. Comment Dieu peut te mettre en contact avec cette personne? You know, the how. The how. Das wie. How is it going to work? Wie wird es funktionieren? Comment est-ce que ça va fonctionner? Praise the Lord. Amen. Amen. We want to reason it with our small brain. Wir wollen es mit unserem kleinen Verstand greifen, aber es wird nicht funktionieren. On veut toujours comprendre tout avec notre petit cerveau, avec nos petits cerveaux, mais c'est impossible. Praise the Lord. Amen. Mary said unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? You connect it to whatever you are going through. I don't have anybody. I don't know anybody. How is it going to work? What you have for me? Und du musst diese Situation, die I don't go to disco. You know, people look for husband, wife in disco. I don't go to, you know, big. I don't look for big churches. To so that I can make, there will be connection between me and any man. How is it going to work? Und genauso wie Maria sich hier diese Frage gestellt hat, können wir uns auch diese Frage stellen, dass okay, wie soll das funktionieren in meinem Leben? Der Herr hat mir etwas offenbart, aber physisch gesehen weiß ich nicht, wie das zustande kommen soll, weil ich beispielsweise nicht wie andere Leute in Clubs gehe, um einen Partner zu suchen oder in eine große Gemeinde besuche, damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf einen gottesfürchtigen Ehemann oder eine gottesfürchtige Ehefrau stoße, höher ist. Tu dois connecter verset 34 avec tout avec la situation dans laquelle tu te trouves. Par exemple, si Dieu t'a révélé ta femme ou bien ton mari, et puis tu te demandes comment est-ce que ça va se passer. Praise the Lord. Hallelujah. But whatever he wants you to do. Und was auch immer er von dir and möchte. It costs so much money. Und es kostet beispielsweise sehr viel and Geld. And we can see the money so hard. Das Geld ist so groß. And we know how is it going to, where is the money coming from? Woher because you can see everybody nothing. The same thing Mary is saying here. Und auch das Gleiche sagt Maria hier, dieses ich kenne keinen Mann. Und genauso kannst du sagen, okay, ich kriege aber kein Geld oder ich habe kein Geld oder ich kriege keinen Kredit für diese ganzen Sachen, die ich machen soll, die du mir sagst. Wie soll ich das hinkriegen? Und wenn ein Mensch aussi avec, avec si Dieu t'a révélé quelque chose, puis ça demande beaucoup de l'argent, mais tu vois que toi-même tu n'as pas beaucoup de l'argent, les autres gens autour de toi sont aussi, ont des difficultés et tu te demandes comment ça va se passer avec, avec ce que j'ai. Verse 35 says the Holy Ghost has his own job. Und in 35 lesen wir, dass der Heilige Geist seine eigene Aufgabe hat. Mm. Verset 35 nous dit que le Saint-Esprit a son propre travail. Amen. Amen. You go, you don't look for, you know, you don't go from one place to another seeking her. Allow the Holy Spirit to do his job. Du versuchst nicht von Ort zu Ort zu gehen und das Glück zu suchen, sondern du verlässt dich auf den Heiligen Geist. Et puis toi, tu dois savoir que tu n'as pas le droit de chercher la solution, que tu pars gauche et droite pour chercher pour résoudre le problème de comment. Even in Old Testament. Selbst im Alten Testament. Même dans l'Ancien Testament. Amen. Joseph was not going about looking for her. Joseph hat nicht how the dream will come to pass. Wie dieser Traum zustande kommen wird. Et puis, même Joseph aussi, il n'a pas cherché une solution pour que son rêve se manifeste. It is so dangerous to concentrate on the heart. Denn es ist gefährlich. And pursue the heart. Es ist gefährlich, hinter dem wie her zu sein. C'est très dangereux d'être derrière le comment. Because the system of this world, they have their heart. Satan have their heart, his own heart. How you are going to get it? That is not coming from the Lord. Denn das System dieser Welt hat sein eigenes Wie. Der Teufel hat sein eigenes Wie, wie du an die Dinge bekommst, an die Dinge kommst, die der Herr ja offenbart hat. Aber die Dinge, diese Wege, dieses System ist teuflisch. Das System de ce monde a son propre propre comment. Même le diable aussi a ses propres chemins pour arriver, pour avoir ton but. Remember Proverbs, the book of Proverbs, said the way that seemeth right unto a man. Praise the Lord. Er hat euch in Sprüche, wo steht, dass dieser Weg, der für den Menschen richtig erscheint, ins Verderben führt. Rappelez-vous, au verset qui est écrit dans le proverbe où on a écrit que le chemin de l'homme semble toujours bien. Amen. Amen. The end thereof is death. Because the end thereof is death. But it's so beautiful, the end. Natural, it is death. Mais la fin, c'est toujours la mort, même si c'est naturellement attractif ou bien. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. In verse 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee. Verset 35. The same way he sounds true, he's doing everything today. Genau wie er es heute macht. That is how. Wie er es heute noch tut. Wie er heute noch wirkt. Et dans verset 35, on voit que le Saint-Esprit a son propre travail. Puis même aujourd'hui, il agit toujours comme ça. And that's why the Bible says, not by my power, it's not by my mind, but by the Spirit. Deswegen sagt die Bibel nicht durch Kraft, durch Macht, sondern durch den Heiligen Geist. C'est ça pourquoi Dieu nous dit que ce n'est pas par la force ou la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Allow him to do his job. Lass zu, dass er sein Werk tut. Laisse qu'il fait son travail. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. All he wants you to do is just your focus to be Christ Jesus. Er will einfach nur, dass sein Fokus auf Christus liegt. Il veut seulement que ta concentration soit sur Jésus-Christ. Are you getting it? Mm. Amen. Amen. It's going to cost you everything. Denn es wird dich alles kosten. Parce que ça va tout écouter. Just like Peter said, we left all. Genau wie Petrus gesagt hat, wir haben alles verlassen. Comme Pierre a dit, nous avons tout quitté. Praise the Lord. Alleluia. It's going to cost you everything. Es wird dich alles kosten. Ça va t'écouter tout. It will cost you your mother. It will cost you your father. It will cost you, like Jesus said in Luke 14, Luke 9. He said you are to hate all. It's going to cost you everything. Es wird dich alles kosten. Because they are full of the system of this world. But that is not the kingdom of heaven. Wir sind voll von dem System dieser Welt, aber es ist nicht das Königreich des Himmels. Es wird dir gut, ta mère ou ta père, parce que eux, ta mère ou ton père, mais eux, ils sont remplis de système de ce monde. Praise the Lord. Amen. Amen. Pour son petit, il y a go to Luke 14. Lucas 14. Luke 14. From verse 25. Praise the Lord. Hallelujah. You know, and there went great multitude with him, and he turned and said unto them, praise the Lord. Hallelujah. And with authority, with power. Lukas 14, 25, mit Autorität und Kraft. Ici Jésus-Christ est avec autorité et la puissance. Verse 26, so if any man come to me and hate not his father. Verse 6. Praise the Lord. Hallelujah. And mother. If we preach that today, people are so angry. Wenn wir das predigen, dann sind Leute wütend und gekränkt. Aber wir predigen das Evangelium von Jesus Christus. Et si, par exemple, on prêche verset 26, beaucoup de gens sont fâchés ou bien offensés. Mais ça, c'est le message de Jésus-Christ. They start quoting, or not your mother, or not your father. Sie fangen an, dann dagegen zu zitieren, ja, weil die Bibel sagt, ehre deine Eltern. Ils vont commencer à citer, honneur tes parents. Amen. Adam will not have anybody to honor. Aber wen soll Adam ehren? Adam hat eine Person, die pouvait honorer. Are you getting it? Adam, we know Adam and Eve, we don't have anybody to honor. Adam, Eve hat niemanden gehabt, den sie ehren hätte können, wenn es um Eltern geht. Si, il s'agit de parents, Adam et Eve, ils avaient personne à honorer. Amen. Amen. The only true mother, father, parents is Christ Jesus. Die wahre Familie ist Christus Jesus, Gott. Ah, parce que le seul père ou bien la seule mère est Jésus-Christ. Amen. Amen. If you see how he has offended them, if you tell them, you know, see, oh, you know. praise the Lord. Hallelujah. I thank the Lord, he delivered me. Ich danke dem Herrn, dass er mich davon erlöst hat, von dieser Gefangenschaft. Je remercie Dieu qui m'a délivré de la captivité. Amen. Amen. The bondage of religion. Die Gefangenschaft von Religion. La captivité de la religion. Because for religion it's about honor your father and your mother. Denn für Religion, da geht's darum, Eltern aus Fleisch und Blut zu ehren. Parce que dans la religion, il s'agit que tu dois honorer tes parents. But Jesus is saying, if any man come to me and hate not his father and mother and his wife and children and brethren and sister, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And it's Jesus that is saying that. Es ist Jesus, der das hier sagt. Dans verset 26, Jésus-Christ dit que si quelqu'un vient à moi et il n'aime pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est Jésus-Christ qui parle ici. It means it will cost you all, you know, it will cost you everything. Das heißt, es wird dich alles kosten. Ça montre que ça te coûte tout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Religion will say, follow the blind and lead that want to lead the blind. Mm-hmm. Follow your parents that never obey, that never listen to Christ and obey the voice würde of Christ. Sagen, folge the blind Familie, lead the blind. Folge deinen Eltern, die aber selber nicht Jesus Christus folgen. Mm-hmm. Folge den Leuten, die blind sind und die Blinde führen wollen. Mais la religion va te dire, suis tes parents qui sont jamais prêts à ces à obéir ou se soumettre à Jésus-Christ. Suis les gens qui sont aveugles puis qu'ils guident aussi les autres aveugles. It's only through Christ you can see. Nur durch Christus können wir sehen. Mais seulement à travers de Jésus-Christ tu peux voir. Amen. Amen. We will not preach what people like. We wir werden preach nicht das predigen, was Leute the mögen. Of Christ. Sondern das Evangelium von Christus werden wir predigen. Amen. On va pas prêcher ce que l'homme aime, on va prêcher l'évangile de Jésus-Christ. It might cost us everything, but we don't care. Es wird uns vielleicht alles kosten, aber es ist uns egal. Même si ça nous coûte tout, mais ça nous inquiète pas. Praise the Lord. Alleluia. Go back to Luke 1, please. Lukas 1. Luke 1. Verse 35. Verse 35. And the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also, that holy thing, the holy husband, the holy wife, that, you know, anything coming from Christ is holy. Diese heilige you. Sache, dieser if you allow it to be his desire for you. Heilige Ehemann, diese heilige Ehefrau, diese heilige Berufung, wenn es von dem Herrn kommt, ist es heilig, wenn du zulässt, dass es vom Herrn kommt. Et tout ce qui vient à Jésus-Christ, c'est saint. La femme est sainte, l'homme est saint, si tu laisses que ça vienne de Jésus-Christ. Are you getting it? Satan can give husband, can give money, can give wife, can give all these things. Can Christ can also give. Denn der Satan kann the Holy Ghost, it's saying here that the Holy Ghost can give. Der Geist kann, der Satan kann dir auch diese ganzen provider. Sachen geben. Ein Ehemann, eine Ehefrau, eine Berufung. Aber der Herr tut das auch. Und wenn er es tut, ist es heilig. Und er ist unser Versorger. Le diable peut te donner une femme, un mari, l'argent, bien un travail, mais quand Dieu te donne toutes les choses, là c'est saint. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore also, that holy thing, whatever he gives you, was immer that is his desire for you, they are holy. Was sein Wunsch ist für dich, ist heilig. Et tout ce que Dieu te donne, que c'est par sa propre volonté, cette chose est sainte. Are you getting it? Because they are coming from the Holy Ghost. No, the evil come from him. For you. Denn nichts Böses kommt von ihm für dich. Parce que la chose, ça vient du Saint-Esprit, et puis il ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. You can see it, Holy Ghost, holy things. Heiliger Geist, heilige Sache. Ich will voir que ça vient du Saint-Esprit et c'est ça. Praise the Lord. Allow things to come through the Holy Ghost for you. Amen. Lass zu, dass Dinge vom Heiligen Geist zu dir kommen. Laisse que les choses viennent à travers le Saint-Esprit vers toi. Verse 26. Amen. He now said, and behold, your cousin Elizabeth. 36. Mary and Elizabeth, your cousins. Maria und Elisabeth sind sind Cousinen. Marie et Elisabeth sont des cousines. Amen. Amen. You know, Mary, John the Baptist was 6 months older than Jesus Christ. Johannes der Täufer war 6 Jahre älter, 6 Monate älter als Jesus. Look at it here. Ici on peut voir que Jean-Baptiste a été 6 mois plus âgé que Jésus-Christ. Look at it. She had also conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her, who was called barren, 6 months. John the Baptist was 6 months older than Jesus Christ. Johannes der Täufer war 6 Monate älter als Jesus Christus. Jean Baptiste, il a été 6 mois plus âgé que Jésus Christ. You know, when Elizabeth got pregnant, and Mary, if Mary was jealous of Elizabeth 6 months ago, what about now? Are you getting it? Mm. They were cousins. Just like you and me, we are all family. Amen? Amen. And one is getting it. We are to praise hallelujah, shout hallelujah for unto the Lord. It's because I'm coming, child. Because he never listened to one and reject others. Are you getting it? Mm. You know, Mary, when Elizabeth became pregnant, imagine if Mary was jealous of her. Als Elisabeth schwanger war, stellt euch vor, dass Maria eifersüchtig ist auf die Schwangerschaft von Elisabeth. Imagine, que Marie soit jalouse. Jalouse à Elisabeth quand elle était enceinte. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Anytime he answers any of you, anytime we see any manifestation, it is also a sign for you that yours is already a done deal. Sobald wir die Manifestation von den Versprechen des Herrn in unserem Leben sehen, in dem Leben der anderen, unserer anderen Geschwister sehen, sollten wir wissen, dass und das auch, dass es auch bald soweit sein wird. Na, dass wir halt auch als Ansporn sehen, weiterhin zu glauben, weiterhin zu vertrauen. Et toujours quand on voit la manifestation de quelque chose dans la vie d'un frère ou d'une sœur, on doit aussi croire que notre manifestation ou bénédiction est aussi en cours de route. Ça doit nous motiver à croire et puis à faire confiance en Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Again, we are in this world, but not of this world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes pas de ce monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Satan can only touch those that are of this world. Der Satan kann nur die Leute angreifen, die von dieser Welt sind. Ah, le diable peut seulement toucher ou attaquer les gens qui sont de ce monde. No wonder Jesus said he came to deliver from this present evil world. Kein Wunder, dass Jesus gesagt hat, er ist gekommen, um uns von dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit zu retten. C'est ça pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous délivrer de ce monde mauvais. Amen. Amen. Meaning we are in this world, but not of this world. Das heißt, wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Das sind wir, nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Because he came to deliver us from this world. Denn er kam uns, um uns aus dieser Welt zu retten. Parce qu'il est venu pour nous délivrer de ce monde. He called this world evil. Denn er nennt diese Welt bösartig. Il appelle ce monde mauvais. Praise the Lord. Amen. He called here evil. Er hat diesen Ort bösartig genannt. Il a appelé cet endroit mauvais. And he came to deliver us from here. Und kam uns zu erlösen von hier. Il est venu pour nous délivrer. You know, before the fall, we're supposed to be of this world. It was just one world. Vor dem Sündenfall sollten wir eigentlich zu dieser Welt gehören, weil es nur diese eine Welt gab. Et avant la chute de l'homme, on devait appartenir au ce monde. But after the fall, everything changed. Mm-hmm. Aber nach dem Sündenfall hat sich alles geändert. Mais après la chute de l'homme, tout a changé. It is now two worlds on earth. Aber jetzt sind zwei Welten auf Erden. Mais maintenant il y a deux mondes dans ce terre. Amen. Amen. God children, you are to know that two worlds on earth. Wir Kinder Gottes sollten wissen, dass es zwei Welten auf Erden gibt. On doit savoir qu'il y a deux mondes dans cette terre. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us quickly look at what the Bible said about those in faith. Lass uns sehen, was die Bibel über die Leute sagt, die im Glauben sind. On va lire ce que la Bible nous dit sur les gens qui sont dans la foi. Those that were once in faith like us. Die that are out there, they are now with the Lord. Amen. They were once in faith like us. Sie waren eins zum Glauben wie wir. Ce que la Bible dit sur les gens qui ont été aussi dans la foi comme nous, mais sont maintenant morts ou bien avec Jésus-Christ. Those that believe that we are here, but not of here. Die glauben, dass sie hier waren, aber nicht von hier waren. Les enfants de Dieu qui ont cru qu'ils sont dans ce monde, mais pas de ce monde. They believe like us. Hebrew 11. Go to Hebrew 11. Hebrew 11. Hebrew 11. Praise the Lord. Amen. Hebrew 11. Hebrew 11. From verse 13. 13. Hebrew 11, 13. Praise the Lord. From verse 13 to 16. 13 to 16. He said, these all died in faith. Are you getting it? They all died in faith. Sind im Glauben gestorben. Amen. He named them. If you just look at them, we cannot read from the beginning. Amen. Amen. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off. And we are persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 14. Verse 14. For they that say such things declare plainly that they seek a country. Is somebody getting it? They seek a country, just like you and me. So wie du und ich. A country called the kingdom of heaven. Dieses Land ist das Königreich des Himmels. Ils cherchent une patrie, et puis cette patrie, c'est le royaume des cieux. You can see that, you know, here alone, we help you to know that Christ's world is not a religious world. Hier, das wird uns zeigen, dass die Welt von Christus keine religiöse Welt ist. It's like a country. Es ist ein Land. Et ça montre aussi que le monde de Jésus-Christ n'est pas un monde religieux, c'est un pays. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly read it to 15, then I explain further. Merci. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, are you getting it? We have been delivered from the present evil world. And your mind should not be full of that present evil world. Are you getting it? Wir wurden erlöst von dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit und unsere Gedanken sollen nicht voll sein von dieser gegenwärtigen Weltzeit. Nous avons été délivrés de ce monde mauvais, puis ça veut dire aussi que nos pensées ne doivent être jamais remplies de ce monde mauvais. Are you getting it? How they achieve their victory? How they, you know, what give them joy? What give them peace? Our, you know, we should not be occupied with what they desire. Are you getting it? He says, and truly, if they have been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Are you, please, you understanding it, please. Amen? The system of this world. The kingdom of this world is different from the kingdom of heaven. Das Königreich dieser Welt. Two kingdoms on earth. Ist anders als das System dieser Welt. Es sind zwei Königreiche, die auf Erden sind. Le monde de Jésus-Christ est différent avec le monde avec ce monde ici parce qu'ils sont il y a deux royaumes sur la terre. Are you getting it, please? Verse 16. But now they desire 16. A better country. Amen. Amen. That is an heavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for He has prepared for them a city. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 14. Verse 14. Verse 14. He said, "We are here, but not of here." Sagt, wir sind hier, aber nicht von hier. Nous sommes ici, mais pas d'ici. Amen. Amen. He said, we are of another country. Wir gehören zu einem anderen Land. Nous sommes d'un autre pays. Amen. Amen. You know, just like when we visited Nigeria. We are there. Amen. You know, you can see that you are told you were so different. Wir waren anders als die Leute, die da wohnen. Même chose aussi quand nous avons visité le Nigeria. On pouvait voir que nous sommes différents. Are you getting it? You know what? Things that you are pursuing, they could not even pursue you because you are not from, you are just there, but not from there. Mm. Dinge, die hinter ihnen her waren, konnten nicht hinter uns her sein, weil wir nicht von dort waren. Les choses qui ont poursuivi les Nigériens ne pouvaient pas nous poursuivre. Amen. What were pursuing them? What they were afraid of? What they, you know, their desire, everything of them. You can see that they were all different from what you see. Ihre Ängste konnten nicht unsere Ängste sein, weil wir halt von woanders kommen. Et nous ne pouvons pas avoir peur de ce que eux, de ce que les Nigériens avaient peur. Amen. We were there, but not of there. Wir waren da, aber nicht von da. Nous étions là-bas, mais pas de là-bas. We were of another country. Wir haben zu einem anderen Land gehört. Nous appartenons à un autre pays. You belong to the kingdom of heaven. Wir gehören zum Königreich des Himmels. On appartient au royaume des cieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And verse 15 of Hebrew 11. 15 von Hebräer 11. Hebräer 11, verset 15. He said we should not allow our minds. Wir sollen nicht zulassen, unsere Gedanken to be full of the world. Voll sind von der Welt. Verset 15, on dit qu'on doit, on doit pas laisser nos pensées être remplies de ce monde. We should not allow our mind to be full of the world that we have, that we came out from. Wir sollen nicht zulassen, dass unsere Gedanken that we are out of. Von der Welt, aus der wir herausgerettet worden sind. On doit pas être rempli de ce monde de lequel nous avons été délivrés. You have been delivered from this present evil world. Wir wurden errettet aus dieser gegenwärtigen bösen Weltzeit. Nous avons été délivrés de ce monde mauvais. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Are we getting it, please? Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. And if we allow our mind to be full of the evil world, we will return to the evil world. Wenn wir zulassen, unsere Gedanken folgen von dieser bösartigen Weltzeit, werden wir zurück zu der bösartigen Weltzeit gehen. Si on laisse que nos pensées soient remplies de ce monde, on va rentrer aussi au monde. Amen. On va rentrer au monde. If we allow our mind to be full of the evil world, we are going to return. Wir zulassen unsere Gedanken folgen von der bösartigen Welt, wenn wir zurück zu der bösartigen Welt gehen. Si on laisse que nos pensées soient remplies de ce monde mauvais, on va rentrer aussi au monde mauvais. And that's what I want to see you do. It should be just like Paul said, one thing I do. Quasi Paulus sagt. Philippians 3. Just like Paul said, one thing I do. Praise the Lord. Eines sollen wir einfach nur tun. Eines sollen wir beherzigen. C'est comme Paul nous dit, il y a vraiment une chose qu'on fait. Amen. Amen. Philippiens 3, verset 14. Philippiens 3, verset 14. Oder 13. Philippiens 3, verset 13. Praise the Lord. Amen. Who will help us to read? Verse 13. Verse 13. Philippians 3, 13. Amen. Mm-hmm. I'm coming. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Verse 13, who will help us to read, please? Yes, Schatz. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Stop going to the past. Hört auf, zurück in die Vergangenheit zu gehen. arrête de rentrer à ton passé. And seeking the old friends. Und die alten Freunde wieder aufzusuchen. Where are they? What are they doing? Wo sind sie? Was tun sie gerade? Et arrête de continuer de chercher tes anciens amis. Qu'est-ce que c'est qu'ils font et où ils sont maintenant? Go to. We are coming back here, please. Philippians 3. On va rentrer bientôt à Philippiens 3. But go to Galatians 1 now. Mais maintenant. Galatiens 1. Galatiens 1. Vers 4. Galatiens 1, vers 4. Galatiens 1, vers 4. Praise the Lord. Amen. Galatiens 1. Vers 4. Galater 1, vers 4. Galat 1, verset 4. Amen. Mm-hmm. Vers 4 is talking about Jesus. Vers 4 geht es um Jesus. Verset 4 parle. He said, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, mm-hmm. according to the will of God and our Father. Amen. Amen. Amen. Amen. Don't return to where you have been delivered from. Geh nicht wieder zurück an den Ort, aus dem du herausgerettet wurdest. Mm. Mm. Amen. Geh nicht zurück in deine Gefangenschaft. Tu as été arraché du présent siècle mauvais. Ne rentre plus dans ce monde. Are you getting it? Amen. Amen. Dans Philippiens 3, verset 13. The Paul said, one thing I do. Maintenant, on rentre à Philippiens 3, verset 13. He said, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Allow that one thing to be your one thing. Lass du, dass diese eine Sache ist, die du auch wirklich tust. Lass que la chose que Paul mentionne ici, que ce soit aussi la seule chose que tu poursuis. Forgetting those things which are behind. In the kingdom of heaven, you learn to forget everything of the evil world. Im Königreich des Himmels lernst du alles zu vergessen von der bösartigen Weltzeit. Et au royaume de Dieu, tu apprends de tout ou d'oublier tout qui appartient au monde mauvais. The God of this world is their God. Is their God. There's power, there's spirit behind everything there. Es gibt einen Geist, eine Kraft dahinter all diesen Dingen. Mm-hmm. Et c'est le diable qui est le dieu de ce monde, parce qu'il y a dans tout ce que le monde fait, il y a toujours un esprit derrière cet acte. You know, if Paul can say this, we should also say this. The same thing. One thing I do is my focus to be Christ Jesus. Eines tue ich, dass mein Fokus auf Christus liegt. Ce que Paul a dit, si nous on doit être capable à le dire, une chose que je fais, j'oublie à ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. You know, if the Lord come to you today, ask you, what? Just ask for one thing. Some people ask for husband, wife, children, money. But Paul will ask for one thing. My focus to be you alone. Wenn der Herr heute zu dir kommen würde und sagen würde, was kann ich für dich tun? Welchen Wunsch soll ich dir erfüllen? Leute würden Haus, Autos, Ehepartner, Kinder, sich so viele Dinge wünschen. Aber ich will verreisen, ich will die Welt sehen, aber Paul sagt dir ganz klar, ich will nur eines tun. Nämlich den Herrn suchen. Et si Dieu, par exemple, il vient nous demander ce qu'on veut, notre volonté, nos désirs. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire j'ai besoin d'un mari, d'une femme, de l'argent, d'une voiture. Mais Paul, lui, il était capable de dire que je veux que ma concentration soit seulement sur Jésus-Christ. Et nous aussi, nous devons le faire. Il dit, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before, which is Christ Jesus. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, et puis ce qui est en avant, c'est Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. see Christ. Suche Christus. Cherche Jésus-Christ. And continue to see him alone. Und sehe ihn allein weiterhin. Et continue à voir Jésus-Christ tout seul. Should never be Christ plus something else. Soll niemals Christus plus etwas anderes sein. Ça doit jamais être Jésus-Christ plus quelque chose. Because that something else, Satan will use it. Diese eine andere Sache wird der Satan nutzen, dich von Christus wegzunehmen. Parce que cette chose, le diable va utiliser pour te séparer de Jésus-Christ. Christ, you know, once you say Christ, and after Christ should be Christ. After Christ, there should be no, you know, if there's any Abba, that Abba should be Christ also. Mm. Is somebody getting it? Nach Jesus, alles was nach Jesus kommt, wird immer noch Jesus sein. Sein Abba wird immer noch Jesus sein. Et tout ce qui vient après Jésus-Christ dans ta liste, tu dois laisser que ce soit seulement sur Jésus-Christ lui-même, parce que l'autre chose que tu considères, tu considères beaucoup après Jésus-Christ, c'est très dangereux parce que le diable peut l'utiliser pour te séparer de Jésus-Christ. C'est ça pourquoi ça doit être Jésus-Christ et Jésus-Christ John lui-même. 17, please. Johannes John 17. Jean 17. Praise the Lord. John 17, from verse 16. John 16, verse 16. I love you. Praise the Lord. Amen. Amen. I don't even know anywhere I don't love in this Bible. Amen. Amen. John 17, from verse 16 to 23. John 17, 16 à 23. He said, they are not of the world. Sie sind nicht von dieser Welt. Ils ne sont pas du monde. Even as I am not of the world. So wie ich nicht von dieser Welt bin. Comme moi, je ne suis pas du monde. Amen. As he is, so are we right now. So wie er ist, sind wir jetzt. Comme il est, nous sommes aussi maintenant. We don't belong to them any longer. We are out of there. Wir sind da raus. Nous appartions plus au monde, nous sommes séparé du monde. And you should be, you should rejoice that you are no longer belong there. Und du solltest dich freuen, dass du nicht mehr dazugehörst. Et tu dois te réjouir que tu n'appartiens plus au monde. Jesus said, rejoice, you heaven. Jesus sagt, freut euch, ihr Himmel. Jésus-Christ nous dit, réjouissez-vous, les cieux. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. They are not of the world, even as I am not of the world. Sie sind nicht von der Welt. He's talking about you and me. Genauso wie er nicht von der Welt. Er redet von dir und mir. Amen. Dans verset 16, Jésus-Christ parle de toi et moi. Amen. Amen. Then in verse 17, says, sanctify them through your truth. Your word is truth. Amen. Amen. Inside your word is your truth. In deinem Wort ist die Wahrheit. Dans ta parole, il y a la vérité. Amen. Verse 17. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. Merci 18. Do you see something here? You see the connection between you and Christ. Die Verbindung zwischen uns und Christus. You are not different from him. Anders als er. Mm-hmm. Et dans verset 18, on peut voir aussi la connexion entre Jésus-Christ et nous. Nous ne sommes pas différents à Jésus-Christ. Amen. He said, and for their sakes, I sanctify myself. 19. That they also might be sanctified through the truth. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 20. Mm-hmm. Neither pray I for this alone. Not only for the disciples. Und ich bete nicht nur für die Jünger, sagt Jesus hier. Praise the Lord. Dans verset 20, Jésus nous dit qu'il ne prie pas seulement pour les disciples. Those that will say everything pass away. What Jesus came to do, pass away. Amen. Here Jesus is saying, neither pray I for this alone, but for them also, we shall believe in me through their word. Und es gibt Leute, die sagen, okay, diese Worte kann man nicht mehr auf sich selbst beziehen hier, weil es ging nur um die Jünger, die damals gelebt haben. Aber er sagt hier ganz klar, es geht nicht nur um die Leute, die es jetzt gerade in dem Moment bei ihm hören, sondern auch die es noch hören werden durch das Wort, was seine Jünger an die anderen Menschen, die noch nach ihm kommen werden, verkünden. Vers 21. Il y a beaucoup de gens qui disent pour les paroles de de Jésus-Christ sont déjà anciens. Tu peux plus étudier ça ou bien mettre ça sur toi-même ou bien comprendre ça pour toi-même. Mais si on peut clairement voir que Jésus-Christ n'a pas seulement prié pour les disciples, mais aussi pour les gens qui vont croire aux paroles des disciples, comme nous par exemple. That they all may be one, as thou, Father, art in me. 21. And I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Praise the Lord. Amen. That they all may be one. Damit sie alle eins sind. He wants us to be one. Er möchte, dass wir eins sind. Jesus Christ veut qu'on soit un. He loves our unity. Er mag unsere Einheit. Il aime notre unité. He wants us to be united. Dass wir vereint sind. He hates division. Er hat Spaltung in seinem Haus. Jesus Christ, il veut qu'on soit unis en lui. Il déteste la division dans sa maison. He is not talking about the natural. And he, amen. It's not, you know, here there's nothing about his mother children, his father children, his cousin, his uncle. He's talking about Christ, his own family, Christ's family. Er redet hier nicht von der irdischen Familie, sondern von der Familie von Christus. Et Jésus-Christ, il ne parle pas de la famille terrestre, mais de la famille céleste en Jésus-Christ. Amen. Amen. You know my children. You know my children are my children. Nothing can, you know, nothing can change it. Yeah, Jesus is not talking about his children in the flesh. Jesus he did not even have any. Nicht über seine Kinder im Fleisch. Like Paul. So no Paul. Any child in the flesh. Auch kein Kind im Fleisch. Aber er hatte Kinder, geistliche. Et Jésus-Christ, il ne parlait pas des enfants charnels, comme aussi Paul, il ne parlait jamais. Il n'avait pas aussi même des enfants dans la chair, mais il avait beaucoup des enfants en Christ. Praise the Lord. Hallelujah. That they all may be one, as thou, Father, are in me, and I in thee. That they also may be one in us, that the world may know, that the world may believe that thou hast sent me. He wants him to be our unity. Er möchte, dass er unsere Einheit ist. Jesus Christ, il veut qu'il soit notre unité. If we can see him, we will never be offended in one another. Wenn wir ihn sehen können, werden wir niemals Anstoß nehmen aneinander. Si on voit Jesus Christ, on va jamais être offensé. If we can see him, we will never be jealous of one another. Wenn wir ihn sehen können, werden wir auch nicht einander beneiden. Si on voit Jésus-Christ, on ne peut pas être jaloux de l'un. If we can see him, we will never fight one another. Wenn wir ihn sehen, dann werden wir nicht einander bekämpfen. It's not possible. Das ist nicht möglich. Et si on voit Jésus-Christ, c'est impossible d'avoir la division au milieu de nous. Do you know when you know you are not seeing him, when you start fighting one another? Wisst ihr, wie man sieht, dass wir when one is saying I'm provoked, I'm offended. Wenn wir anfangen, when you are not seeing him. Uns gegenseitig zu provozieren, wenn wir provoziert werden voneinander, dann sehen wir ihn nicht. Et tu sais comment tu ne vois pas Jésus-Christ, c'est quand tu es provoqué ou bien offensé de ton frère ou bien ta sœur. You know, if somebody will say to you or speak to you the way you don't even like, concerning any fools, concerning anything at all. Amen. If you can see Christ, you will never be offended. Wenn wir Christus sehen können, werden wir keinen Anstoß nehmen, egal ob jemand uns wegen Essen, Kleidung oder sonstiges versucht zu provozieren oder uns ein Bein zu stellen. Et si tu vois Jésus-Christ, tu ne vas jamais être offensé, même si une personne parle bizarrement à toi ou bien est méchant avec toi, tu vas toujours être concentré à Jésus-Christ, puis jamais être offensé ou bien provoqué. You know when you are offended. Wisst ihr, wenn wir Anstoß nehmen? When you see yourself, wenn wir uns selbst sehen, dann werden wir Anstoß nehmen. Tu vas être offensé quand tu te vois toi-même. See yourself means seeing Satan. Wenn wir uns selbst sehen, sehen wir den Satan und nicht Christus. One of them you are going to see. Wir werden einen von den beiden sehen. Et quand tu te vois toi-même, tu vois le diable, tu es concentré sur le diable, tu vas toujours être dans la côté de Jésus-Christ ou le diable, mais tu es pas... Amen. You know, somebody, you know, just offend you concerning food. Then the next day, you are even eating more than before. That person is confused. Are you not tired? You know, praise the Lord. Hallelujah. You know why? Because it's not about you, it's about my Father. Amen. Are you getting it? Wenn ich beispielsweise jemand anspricht, that's how you even know you are mature, you are growing. Amen. Wenn ich beispielsweise jemand anspricht wegen dem Essen und du dann am nächsten Tag sogar noch mehr isst als vorher, das zeigt, dass du anscheinend, dass die Person dann sogar verwirrt sein wird, denken wird, okay, eigentlich habe ich gedacht, dass die Person jetzt vielleicht eingeschnappt sein wird oder sich zurückziehen wird, aber stattdessen konfrontiert sie mich noch mehr oder stattdessen kommt sie noch mehr auf mich zu. Das wird diese Person verwirren, genauso wie es den Satan verwirrt, wenn wir uns immer freuen und immer im Frieden sind. Si par exemple une personne te confronte, te dit que tu manges trop et puis au lieu d'être offensé, le jour prochain tu manges même de plus pour montrer que sur toi tout va bien puis que tu es dans la joie de Jésus-Christ, la personne qui t'a parlé va même être confuse parce que toi tu n'as pas été provoqué mais tu t'es réjoui en Jésus-Christ et puis c'est ça, ça montre que tu es en train de grandir et puis que tu as une certaine maturité. You know, John 15 said, without me, you can never be one. Johannes 15 steht, ohne mich without könnt ihr niemals eins sein. Husband and wife can never be one. Ehemann, Ehefrau, sie können niemals eins sein. I'm not talking about husband and wife of the world. Ich meine nicht Eheleute. That belong to his kingdom. They can never be one. Ich meine Eheleute seines Königreichs, sie können nicht eins sein. Et dans Jean 15, Jésus-Christ nous dit que sans lui, on ne peut jamais être unis. On ne peut jamais être un. Même homme, mari et femme ne peuvent pas être un sans Jésus-Christ. Let me tell you this. There's a difference between husband and wife in the world and husband and wife in the kingdom of heaven. Es gibt einen Unterschied zwischen Eheleuten im Königreich und Eheleuten in dieser Welt. Il y a une différence entre des époux dans ce monde, qui sont dans ce monde, et puis les époux qui sont au royaume des cieux. You know, you can see them, they are united, so united in evil. Du kannst sie sehen und sie sind so vereint, aber im Bösen. On peut voir, les époux de ce monde sont tellement unis, mais sont unis au mal, dans le mal. Praise the Lord. Alléluia. In his kingdom. In seinem Königreich. Amen. Amen. In his world. In seinem Wort. In his world. In seiner Welt. In seiner Welt. Amen. Amen. Dans son royaume et dans son monde. C'est différent. It takes him to do everything. Jesus braucht es ihn, um alles zu tun. Mais au royaume de Jésus-Christ et au monde de Jésus-Christ, tu as besoin de Jésus-Christ lui-même pour que tout fonctionne, pour faire quelque chose du tout. He's not going to give you what you so much desire. Er wird dir nicht das geben, was du dir so sehr wünschst. Il ne va pas te donner la personne que tu désires. He will give you what he desires for you. Er wird dir das geben, was er sich für dich wünscht. Mais il va te donner ce qu'il désire pour toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Because a lot of time we desire death. Denn oft wünschen wir uns den Tod und nicht das Leben. Parce que très souvent on désire la mort et pas la vie. Praise the Lord. Again, verse 21. Jean 17:21. He said that they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. He said, through the world, through our unity, the world will know that. Amen. Are you getting something? Through our unity, it's a sign for the world. It's a proof for the world. He said that they will know, look at it, that the world may believe that thou hast sent me. Our unity is about Christ Jesus. Unsere Einheit ist von Christus und sie beweist, dass wir zu Christus gehören. Verset 21 nous dit qu'à travers notre unité, c'est comme ça le monde va voir que Jésus-Christ nous a envoyé pour que Jésus-Christ existe. It's, that is why, you know, in your places of work, they are fighting one, they are fighting you. Deswegen, you never see that all is a business. No. Because the same Christ, they are fighting, there is the same Christ you are. Deswegen auf der Arbeit sehe, denke mir nicht, okay, diese Person ist ein Kind Gottes und sie wird verfolgt, aber ich werde nicht verfolgt. Wir sind alle cool. Nein, so dürfen wir das nicht sehen, sondern weil sie verfolgt wird wegen Christus, werde auch ich verfolgt wegen Christus, weil wir eins sind in Christus. C'est aussi par exemple la même chose avec si une sœur ou bien un frère a des problèmes au travail en général, là on ne peut pas dire que bon, c'est un problème, ça n'a rien à voir avec moi parce que chez moi tout va bien. Tu dois savoir que si on combat une personne, là on combat toute la famille de Jésus-Christ parce que nous sommes un en Jésus-Christ. Also in everything, family affair, amen. Natural family, you know, two people, they got children, two are delivered from their midst. The Lord has delivered two from them, and they are fighting one. The other should believe, should know that it's all about Christ. If it is truly about Christ, the other should be one with that very person that they are fighting with. I hope you understand what I just said. Auch wenn zwei Kinder Gottes beispielsweise weltlich zur gleichen Familie gehören, und einer von den beiden wird sehr hart verfolgt, sollte die andere Person sich nicht denken, okay, Gott sei Dank sind die mit mir noch cool. Und es ist mir egal, was mit dir passiert, ob sie dich momentan richtig hassen, aber mich nicht so im Auge haben. Nein, du sollst erkennen, dass genauso wie diese Person verfolgt wird, wirst du auch verfolgt, weil es um Christus geht. Et c'est la même chose ici, s'il y a par exemple deux enfants de Dieu qui viennent de la même famille, puis il y a un de ces deux que la famille poursuit, mais il y a une discussion entre eux. Tu dois savoir que si il s'agit tout de Jésus-Christ, tu dois être à la côté de la personne qui choisit Jésus-Christ et pas dire que bon, c'est leur problème dans la famille, ça n'a rien à voir avec moi, c'est leur problème, c'est pas comme ça, mais tu dois être toujours à la côté de Jésus-Christ et puis même être dans l'affaire de tous les deux enfants de Dieu. Verse 23. 23. I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and hast loved them as thou hast loved me. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Are we getting it, please? We are in this world, but not of this world. Wir sind auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Nous sommes dans ce monde, mais nous sommes pas de ce monde. Why? Wieso? Pourquoi? Because of the fall. Wegen dem Sündenfall. À cause de la chute de l'homme. You know, before the fall, here was visible heaven. Vor dem Sündenfall war diese Erde ein sichtbarer Himmel. Avant la chute de l'homme, cette terre a été un ciel visible. You can see that before the fall, Adam was without problem. Wir sehen, vor dem Sündenfall hatte Adam keine Probleme. Are you getting it? Avant la chute de l'homme, Adam n'avait pas de problème. Amen. Amen. Everything was perfect. Alles war perfekt. Tout a été parfait. Because he was living in heaven. Weil er im Himmel gelebt hat. Parce qu'il vivait aux cieux. It is only in heaven that everything is, you know, just perfect. Until our heavenly place is Christ. Until you see him, you are not in heaven. Once you remember anything, anytime you remember him, you put on heaven. That's why the Bible says, put on the new man. We want you to remind yourself of Christ all the time, in everything. Put on the new man. You have to learn it. Deswegen sollen wir den neuen Menschen anziehen, uns immer wieder an Christus erinnern, weil wenn wir uns an Christus erinnern, er ist unser Himmel, er ist sozusagen, durch ihn sind wir wieder vor dem Sündenfall und leben sozusagen im Himmel. C'est seulement aux cieux où tout est parfait. C'est ça pourquoi tu dois porter Jésus-Christ, tu dois mettre pratiquement Jésus-Christ pour que tu sois maintenant aux cieux à travers de Jésus-Christ. Et c'est là que tu vas voir aussi que tout va être parfait à travers de lui. Praise the Lord. Hallelujah. Adam had no problem. Adam hatte kein Problem. Adam n'avait pas de problème. Everything was perfect. Alles war perfekt. Tout a été parfait. Because he was in heaven. Weil er im Himmel war. Parce qu'il était aux cieux. Amen. Amen. Though it's visible, but he was in heaven. Es war sichtbar, aber es war der Himmel. Ça a été visible, mais il était aux cieux. And he himself was a perfect man. Und er selbst war ein vollkommener Mensch. Et lui-même il a été un homme parfait. And everything God gave him, we are all perfect. Und alles was Gott ihm gegeben hat, war vollkommen. Et tout ce que Dieu lui a donné a été aussi parfait. Until he disobeyed the only true God. Bis er den einzig wahrhaftigen Gott missachtet hat. Jusqu'à ce que Adam a désobéi à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Adam again. Adam was without any problem in when he was in heaven. Adam war ohne Just Probleme. Like you and me today. Once we are in heaven, we are nowhere. You cannot even see any problem. You know when you see problem when you are out of there. Wisst ihr, weshalb wir Probleme sehen, sobald wir raus aus dem Himmel sind, raus aus Christus sind? Quand Adam était au ciel, il n'avait pas de problème. Et c'est la même chose aussi avec nous. Quand nous sommes au ciel, nous n'avons pas de problème. Et quand nous avons des problèmes, on peut savoir que nous ne sommes pas au ciel. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He was without any problem. Il va ohne Probleme. Adam était sans des problèmes. And that's why today, you know, living in heaven, you know, if you can see Christ, you will not see problems. Wenn wir Christus sehen können, dann sehen wir keine Probleme. Et quand tu vois Jésus-Christ, tu ne vas pas voir de problème. Once you take your focus away from him, then you start to sink like Peter. You see, Fokus, remember when he was walking on the sea. Wenn wir unseren Fokus von ihm wegnehmen, dann fangen wir an zu sinken, so wie Petrus, der auf dem Wasser lief und dann gesunken ist. Mais si tu ne vois pas Jésus-Christ, tu vas commencer à couler au fond comme Pierre. Once you take your focus away from Christ, you start to see time. You start seeing your age. You start seeing others. You start comparing yourself. That is how you know that your focus is no longer there. You start seeing how much. You see things. You cannot be in both places. You are going to choose. Is your focus going to be Christ or the other side? Once you turn to the other side, you start to sink. Wenn wir unseren Fokus von Jesus nehmen, werden wir anfangen, unseren Fokus auf Zeit, auf Geld, auf Menschen, auf uns selbst haben. Und wir werden anfangen zu sinken, weil diese Dinge dazu bestimmt sind, uns zum Sinken zu bringen. Si ta concentration est pas vers Jésus-Christ, tu vas commencer à voir le temps, ton âge, mais tu vas commencer même à te comparer avec les autres. Et c'est là où tu vas commencer pratiquement à couler au fond comme Pierre. Tu ne vas pas être stable parce que tu vois seulement les cinq sens et les choses naturelles. Et c'est ça pourquoi tu dois te décider de voir soit Jésus-Christ ou oui, le monde. We are without any problem if we can see Christ. Wir sind ohne Probleme, wenn wir Christus sehen können. Si on voit Jésus-Christ, nous sommes sans problème. Amen. Amen. We only have one problem. Wir haben nur ein Problem. Just one problem. Wir haben nur and that problem is taking your focus away from Christ. Und das Problem, dieses Problem ist, wenn wir unseren Fokus wegnehmen von Jesus. Et nous avons seulement un problème, et le problème est que quand notre concentration est plus sur Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Just like the whole world only have one problem. Genauso wie die Welt auch nur ein Problem hat. Comme le monde a aussi seulement un problème. Amen. Mm-hmm. And that problem will be solved. Et ce problème wurde sogar gelöst. Et ces problèmes ont été résolus. I'm talking about the whole world. Ich spreche von der ganzen Welt. Je parle du monde entier. Amen. They only have just one problem. Sie haben nur ein Problem. Ils ont seulement un problème. And that problem has been solved. Und dieses Problem wurde gelöst. Et le problème a été résolu. Christ Jesus came to solve it. Jesus Christus kam, dieses Problem zu lösen. Jesus Christ est venu pour résoudre le problème. He came to reconcile us. Back to himself. Er kam, um uns mit sich selbst zu versöhnen. Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. The problem with the world today is Christ Jesus. Das Problem mit dieser Welt ist Christus Jesus. Mais le problème de ce monde, c'est Jésus Christ. Amen. The Bible said the war is over. Die Bibel sagt, der Krieg ist vorbei. Mais la Bible nous dit que la guerre est finie. The war between God and man. Der Krieg zwischen Gott und den Menschen. La guerre entre l'homme et Dieu. Is over. Ist vorbei. C'est fini. We thank Christ Jesus. Wir danken Christus Jesus. On remercie Jésus Christ. He came to bring us back to himself. Er kam um uns zu sich selbst zurückzubringen. Il est venu pour nous amener vers lui-même. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. After the fall of Adam, Adam was no longer in heaven. Nach dem Sündenfall von Adam war Adam nicht mehr im Himmel. Après la chute de l'homme, Adam n'a plus été aux cieux. Again in Revelation 12, Jesus said, you know, the Bible said, woe unto the earth. In Offenbarung 12 steht, wehe der Welt. Et Apocalypse 12 dit que le monde doit faire très attention. Why? Deshalb. Pourquoi? Because man gave the earth to Satan. Weil der Mensch dem Satan die Welt gegeben hat. Parce que l'homme a donné le monde au diable. Let's go to Revelation 12. Apocalypse 12. Praise the Lord. Tania will help us to read. Revelation 12. Verse 12. Apocalypse 12, verset 12. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Praise the Lord. Hallelujah. He said, therefore rejoice, you heaven. And you that dwell in them. Praise the Lord. Hallelujah. And you know you have to know how to live in heaven. Und ihr solltet wissen, wie wir im Himmel leben. Und das savoir comment on vit aux cieux. Are you getting it? He said, rejoice, you heavens, and you that dwell in them. Go to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath. Because he knows that he has a short time. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Praise the Lord. Hallelujah. Man gave the earth to Satan. Der Mensch gab die Erde dem Satan. L'homme a donné la terre au diable. 2 Corinthians 4:4 says, Satan became the god of this world. Steht, dass der Satan der Gott dieser Weltzeit wurde. 2 Corinthians 4, verset 4, nous dit que le diable est devenu le dieu de ce monde. Amen. Amen. A colony declared independent from the kingdom. Diese Kolonie hat sich vom Königreich abgespalten. Cette colonie s'est séparée du royaume des cieux. Man declared independent from the only true God. Der Mensch hat sich freigesprochen von dem einzig wahrhaftigen Gott. Et l'homme a déclaré l'indépendance du seul vrai Dieu. And that is the fall of man. Und das ist der Fall, der Sündenfall. Et c'est ça la chute de l'homme. Yeah. Satan became their God. Und der Satan wurde ihr Gott. Et le diable est devenu leur Dieu. Amen. Amen. When man fell, the spirit did not only leave. Als der Mensch gefallen ist, ist nicht nur der Geist gegangen. The spirit did not only leave. Nicht nur der Geist ist gegangen. Et quand l'homme est tombé, c'est pas seulement l'esprit de Dieu qui a quitté l'homme. Amen. When Adam fell, man was out of position with heaven. Als Adam gefallen ist, war der Mensch sozusagen nicht mehr im Reinen mit dem Himmel. Nicht mehr im Einklang mit dem Himmel. Et quand l'homme est tombé, n'était plus uni avec le royaume des cieux. Somebody get it something. Man was no longer having connection with heaven. Der Mensch hatte keine Verbindung mehr mit dem Himmel. L'homme n'avait plus la connexion avec les cieux. Are you getting it? Mm. Amen. Amen. The Holy Spirit did not only leave man. Der Heilige Geist hatte schon den Menschen verlassen. Ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit a quitté l'homme. I don't know if we are able to. The time has gone a little bit. Let us go to Genesis 3. 1 Mose 3. Genèse 3. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 3. 1 Mose 3. Genèse 3. Verse 9. 9. 9. Amen. He said, and the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? Where are you? Wo bist du? Où es-tu? Amen. There was the disconnection between them and heaven. Es gab eine Trennung zwischen ihnen und dem Himmel. Il y avait une déconnexion entre lui et entre l'homme et les cieux. Wir alle wissen, dass Gott let me say everything. Alles weiß. Et nous tous nous savons. He knows where, he knows where everything is. Er weiß, wo alles let ist. Me put it that way. Nous savons que Dieu il connaît tout, puis il sait où tout se trouve. Amen. Chaque chose se trouve, pardon. We are quite aware that the Bible describes God as omniscience. Wir wissen, dass die Bibel sagt, dass Gott sozusagen allgegenwärtig ist und allwissend ist. Et on sait aussi que la Bible nous dit que Dieu est omniscient, omnipuissant. Omniprésent. Amen. Allwissend. Omniscient et omniprésent. It means all-knowing. All-knowing, he knows all. Er weiß alles. Ça veut dire que Dieu sait tout. Amen. And he is omnipresent. Und er ist auch allgegenwärtig. Et il est aussi omniprésent. It means he is always everywhere at all time. Er ist immer zu jeder Zeit überall. Dans chaque moment, il est partout. And he is omnipotent. Are you getting? It means he is all powerful. Allmächtig. Et puis il est omnipotent. Amen. And here in Genesis 3:9, God asks question. Und hier hat Gott eine Frage gestellt. Et dans verset 9, on peut voir que Dieu a demandé une question. Which does not actually make sense, Thomas. Was eigentlich für den Mensch keinen Sinn macht. Une question qui ne fait pas de sens pour l'homme. Because if God knows everywhere, know where everything is. If he is aware of everything, why ask Adam this question? Wenn Gott doch alles weiß, weshalb fragt er dann Adam, wo bist du? Where are you? Si Dieu est vraiment omniscient, pourquoi est-ce qu'il demande ici une question? Praise the Lord. Hallelujah. If you look at this very place, God was not even referring to the location because he know where he was. He was referring to disposition. There was disconnection between heaven. Und wenn wir uns diese Stelle anschauen, hat Gott diese Frage nicht auf seine örtliche Position bezogen, sondern auf seine Disposition, dass er eben nicht mehr in ihm war, in Christus war. Darauf hat er diese Frage bezogen, wo bist du gerade? Du findest dich gerade nicht in mir, nicht in meinem Willen. Et quand Dieu a demandé cette question, il n'a pas demandé... Il ne voulait pas savoir la position locale d'Adam, mais voulait savoir la position, disons, spirituelle d'Adam, parce qu'il a senti la déconnexion entre Dieu et Adam. Amen. Amen. Which means Adam was out of position with heaven. Das heißt, Adam war nicht mehr in der Position des Himmels. Ça veut dire que Adam n'était plus uni avec le royaume des cieux, il n'avait plus le droit d'être au royaume des cieux. It's like you and me. So wie du und ich. C'est comme toi et moi. Amen. We have connection with Christ Jesus. Wir haben eine Verbindung mit Christus Jesus. Nous avons une connexion avec Jésus Christ. And if we reject him, if we forsake him, he can ask us this the same question. Und wenn wir ihn verweigern, wenn wir ihn im Stich lassen, kann er fragen, wo bist du? Et quand on rejette puis on abandonne Jésus Christ, il va nous demander la même question. He's not talking about are you in this house, are you in the other street, are you in the other city. He's talking about this connection between you and heaven. Er fragt nicht, we'll start from here on Sunday. Amen. Er fragt nicht nach deinem Google Maps Standpunkt sozusagen, sondern er fragt, wo du halt geistlich gerade unterwegs bist, weil es ist nicht in seinem Willen. Et puis quand Jésus-Christ te demande, il ne te demande pas ta position locale, où est-ce que tu te trouves, si tu es à Düsseldorf ou si tu es ici à Mönchengladbach, mais il te demande ta position spirituelle parce qu'il voit la déconnexion entre lui et toi. Praise the Lord. Hallelujah. If you notice in the book of Isaiah 53, verse 6, he said, we all, like sheep, has gone astray. In Isaiah 53:6 steht, dass wir alle wie Schafe umherirrten, ohne ein Leiter. Et dans Isaïe, on peut voir comment Dieu nous dit que nous avons été comme des moutons qui ont été perdus sans une personne, sans berger. Amen. Each of us has turned to his own way. Jeder hat sich zu seinen eigenen Wegen, hat seine eigenen Wege eingeschlagen. Chaque personne a choisi ses propres chemins. I'll continue from here on Sunday, amen. Semaine prochaine, on va continuer. Le dimanche, on va continuer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I will explain from this Genesis 3:9 again. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Please.